Meine Gedanken, wenn ich in ein Yoga-Studio komme. Eingangstür. Hoffentlich habe ich mich nicht mit der Zeit vertan. Ach nein, perfekt. Rein, ab. Wo zieht man die Schuhe aus? Hallo, entschuldigen Sie, ich brauche immer so lange, um mein Portemonnaie zu finden, es tut mir leid. Darf ich fragen, in welchem Raum die Stunde stattfindet? Egal, ich find's schon raus. Ich will jetzt auch nicht nerven, okay. Umkleidekabinen. Da ist ja jetzt schon alles voll, egal, ich ziehe mich einfach hier in der Raummitte um, passt schon. Gut, auf zur Stunde. Mist, falscher Raum, oder bin ich nur blöd, oder ist das jetzt der Anfängerkurs? Nee, lieber nochmal googeln, vielleicht steht's ja online. Welcher Raum? Ah, der Typ da hinten sieht aus, als würde er auch. Wohin jetzt mit mir und der Matze? Am besten hier, dann denkt die Lehrerin nicht, ich würde absichtlich die letzte Reihe wählen. Nimmt die Matte auch nicht so viel Platz weg? Hätte ich die andere Hose anziehen sollen? Sieht die hier nicht schlunzig aus?